Der Thorsten hat schon ein paar Worte gesagt dazu. Die Bullenschweine, die wollen nicht, dass wir friedliche Väter abfeiern. Aber da kacken wir drauf. Scheiß auf die Bullen und die anderen Schweine. Wir behalten unsere Ziele dabei. Und deshalb heißt das nächste Lied auch Neue Ziele. Okay.